Dann hat ihr das Kind von der Brust gerissen, sozusagen. Das Kind fing an zu schreien, wie verrückt, weil das natürlich gar nicht wusste, wie ihm geschah. Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben euch wieder spannende Forschung aus dem Nordwesten mitgebracht und werfen einen Blick auf die Menschen hinter der Forschung. Heute freuen wir uns auf Oda von Raden, Psychologin, Professorin für Hebammenwissenschaften an der Jade-Hochschule und Studiengangsleiterin des gleichnamigen Bachelors. Liebe Oda, sehr, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne, herzlich willkommen auch von mir. Und wie immer starten wir erst einmal in deine Biografie, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und du hast ganz klassisch angefangen und hast eine Ausbildung zur Hebamme gehabt. Was hat dich damals daran gereizt, dass du diesen Weg einschlagen wolltest? Ich wusste, dass ich gerne irgendwas im Gesundheitsbereich würde machen wollen. Ich hatte ehrlich gesagt als Alternative erst an Tiermedizin gedacht. Aber mein Abischnitt damals hätte für einen Medizinstudienplatz nicht gereicht, dass das Thema eigentlich schnell vom Tisch war. Und dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass ich gerne mit Frauen arbeiten würde. Und bin dann so irgendwie auf den Beruf Hebamme gestoßen und habe mich dann sehr schnell für diese ganze Thematik Schwangerschaft und Geburt sehr begeistert und eben auch von diesem Phänomen, dass sozusagen der weibliche Körper überhaupt dazu in der Lage ist, ein Kind auszutragen und auch völlig selbstständig auf die Welt zu bringen. Und da als Fachfrau dran beteiligt zu sein, das hat mich dann direkt sehr fasziniert, sodass ich dann eben entschieden habe, dass ich gerne eine Ausbildung zur Hebamme machen möchte. Du hast dann auch in dem Beruf gearbeitet, ein paar Jahre, hast dich dann aber auch nochmal für ein Studium entschieden und hast dann nochmal dein Diplom in Psychologie gemacht. Wolltest du einfach nochmal von der anderen Seite aufs gleiche Thema draufschauen und das quasi so ein bisschen durch theoretisches Wissen ergänzen, deine Ausbildung, oder war eine ganz andere Idee dahinter, nochmal zu studieren? Nee, das trifft es schon eigentlich ganz gut. Also ich hatte schon einige Jahre als Hebamme gearbeitet, auch in verschiedenen Bereichen, also in der Klinik als Kreißsaalhebamme, in der Wochenbettbetreuung und Geburtsvorbereitungskurse. Also ich hatte das Gefühl, dass ich das Arbeitsfeld der Hebamme schon sehr umfänglich auch beackert hatte und habe irgendwie gemerkt, dass ich schon noch so einen Wissensdurst habe. Also das war eben meine erste Ausbildung und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Und damals gab es eben in Deutschland noch keinen Studiengang Hebammenwissenschaft oder Midwifery, es hätte in Deutschland kein Studium gegeben, was jetzt direkt auf Hebammerei bezogen ist, sodass klar war, es muss im Grunde was Fachfremdes sein. Und das war auch erstmal eine Herausforderung, weil ich wollte ja keine Umschulung in dem Sinne machen. Also ich wollte nicht in die Situation geraten, dass ich dann entscheiden muss, verlasse ich den Beruf komplett und werde Lehrerin oder was weiß ich, was ich mir hätte aussuchen können, sondern dass ich nach einem Fach gesucht habe, wo ich möglichst viele Verbindungen zur Hebammerei sehe. Und so bin ich auf Psychologie dann gekommen. Und habe dann eben das Psychologiestudium aufgenommen. Und während des Studiums habe ich immer da, wo es möglich war, mir auch Schwerpunkte gesucht oder Fragestellungen gesucht, die wieder ein geburtshilfliches Thema irgendwie waren, im weitesten Sinne, so wie das eben machbar war. So wie auch zum Beispiel in deiner Promotion, die du dann 2011 geschrieben hast, über die Wahl des Geburtsortes. Und hast danach auch als Psychologin in der Geburtshilfe am Klinikum Oldenburg gearbeitet. Genau. Also die Promotion habe ich dann gar nicht im Fachbereich Psychologie geschrieben, sondern bin dann zu den Gesundheitswissenschaftlern gewechselt, was für mich fachlich eigentlich eine sehr schöne Verbindung dargestellt hat, wo ich das Gefühl hatte, sowohl als Psychologin wie aber eben auch als Hebamme, dass ist einfach ein sehr interdisziplinäres Fach. Das passte für mich sehr gut. Und ich habe mich immer sehr interessiert für die Perspektive der Nutzerinnen geburtshilflicher Versorgung und habe eben sowohl auch schon bei der Diplomarbeit und dann aber eben auch bei der Promotion mich damit beschäftigt, wie was für Wege gehen Nutzerinnen, und ich spreche immer bewusst von Nutzerinnen und nicht von Patientinnen, oder Frau ist wiederum zu allgemein für mich, aber es sind eben die Nutzerinnen der geburtshilflichen Versorgung. Und wie finden die ihren Weg im geburtshilflichen Versorgungssystem? So, das fand ich immer interessant, weil welchen Einflüssen sind sie ausgesetzt oder müssen sich damit auseinandersetzen, und was für Bedürfnisse sind ihnen wichtig und führen dann dazu, dass sie sich so entscheiden, wie sie sich dann entscheiden. Das war noch nicht das Ende deiner Karriere, denn ganz frisch seit 2021 bist du an die Jade-Hochschule gekommen, wie wir es eben schon gesagt haben, als Professorin für Hebammenwissenschaften. Das ist wahrscheinlich noch ziemlich einmalig in Deutschland, oder? Also es gab eben eine Umstellung, dass die Ausbildung zur Hebamme von der Fachschule an die Hochschulen wechselt. Und somit werden in Deutschland jetzt eigentlich überall Hebammenwissenschaftsstudiengänge aufgebaut. Und dadurch entstehen eben auch diese Hebammenprofessuren. Als Modell gab es das schon an einigen Standorten in Deutschland auch vorher. Aber dass jetzt die gesamte Ausbildung auf Bachelor-Niveau angehoben wird, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre und die auch eben dazu geführt hat, dass die Jade-Hochschule den Studiengang Hebammenwissenschaft aufgemacht hat. Und für mich war das, als ich bei den Gesundheitswissenschaftlern gearbeitet habe und mit der Promotion noch beschäftigt war, war das auf jeden Fall schon eine berufliche Perspektive, die ich ins Auge gefasst hatte. Aber da gab es eben sehr wenig Stellen und auch keine für mich regionaler Nähe, sodass das für mich eigentlich eine total schöne berufliche Alternative war. Und als dann die Jade-Hochschule den Studiengang aufgebaut hat, war es für mich eine total schöne Gelegenheit, jetzt regional erreichbar für mich sozusagen ein Berufsziel doch noch zu verwirklichen, was eben ich vorher erstmal sozusagen auf Eis gelegt hatte. So ist dann am Ende wieder alles zusammengekommen. Sehr schöner Weg auf jeden Fall. Und wir werden gleich noch sehr ausführlich über den Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaften auch mit dir sprechen. Genau, und es ist gut für uns, dass du hier geblieben bist. So haben wir dich heute im Podcast und können auch dich fragen, bevor wir gleich auf deine Forschung gucken, auf all deinen Wegen, was war denn da dein größter Fail? Da ist mir spontan eine Situation eingefallen, die wirklich ganz, ganz lange schon zurückliegt, nämlich aus meiner Zeit, als ich Hebammenschülerin war. Und das liegt so lange zurück, dass es mir heute nicht mehr ganz so peinlich ist. Mir ist nämlich genau das passiert, was in jedem schlechten Film sozusagen vorkommen könnte. Ich habe mal ein Kind vertauscht. Oha. Also, ja, es ist zum Glück sehr schnell aufgeflogen und ich habe einer Frau sozusagen ein falsches Kind zum Stillen gebracht. Und das war aus der Zeit, als noch keine integrierte Wochenbettpflege gab. Also heute ist es ja in der Klinik eigentlich üblich, dass die Frauen ihre Kinder mit auf ihrem Zimmer haben. Und dadurch schließt man ja auch aus, dass es da Verwechslung geben kann, weil die Frau nach der Geburt im Kreißsaal mit ihrem Baby gemeinsam auf die Wochenbettstation ins Zimmer geht, also wenn sie nicht nach Hause geht, und das Kind die ganze Zeit bei seiner Mutter bleibt. Aber damals war das nicht so üblich. Da gab es ein Säuglingszimmer, wo eben sozusagen 20 Babybetten nebeneinander standen und zu festgelegten Zeiten wurden diese Kinder den Frauen zum Stillen gebracht. Und dieses Kind war irgendwie vorher in der Kinderklinik und war zurückverlegt worden. Und ich war an dem Tag dafür zuständig, die Frauen zu betreuen, die Milch abpumpen mussten. Und da gab es zwei. Und ich habe einfach diese beiden Frauen verwechselt und habe das Kind zu einer Frau gebracht, deren Kind eigentlich noch in der Kinderklinik lag. Und die Frau hat sich total gefreut, als ich ihr sagte, ja, ihr Kind ist zurückverlegt worden und es hat auch Hunger und weint, wollen Sie es nicht stillen? Die hat sich total gefreut und war auch, also das, da hätte ich schon stutzig werden müssen, die war total überrascht, dass das Kind schon zurückverlegt wurde. Mhm. Und dann hat sie das Kind angelegt und das Kind hat auch super bei ihr getrunken. Und dann hat sie das so ein bisschen gründlicher angeguckt und hat die Händchen in die, so in die Hand genommen und hat die Finger gezählt. Und dann hat sie gesagt, sind Sie sicher, dass das mein Kind ist? Und dann habe ich, am Fußende ist ja immer so ein Namensschild an den Betten der Patientin. Und dann habe ich auf dieses Namensschild geguckt und habe einen riesen Schreck gekriegt und habe ihr das Kind von der Brust gerissen sozusagen. Das Kind fing an zu schreien, wie verrückt, weil das natürlich gar nicht wusste, wie ihm geschah. Und habe mich da entschuldigt. Also ja, es war super peinlich. Und dann bin ich mit dem schreienden Kind zu der richtigen Mutter und habe mit Mühe das Kind da wieder an die Brust zum Weitertrinken. Und ich habe mich, also es ist ganz schlimm, ich habe auch der Mutter dann gar nicht erzählt, dass ich ihr Kind vorher schon einer anderen Frau angelegt hatte. Also aus heutiger Sicht ist das alles ein absoluter Skandal. Man würde sofort heute beide Frauen auf Infektionskrankheiten untersuchen, weil das Kind hat ja die falsche Milch bekommen. Also wäre heute ein Riesenproblem in der Klinik. Aber ja, das ist über 30 Jahre her und damals habe ich mich einfach entschuldigt rauf und runter und habe Ärger gekriegt und damit war die Sache erledigt. Aber ja, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, so schlimm war das für mich. Ja, das glaube ich. Das hört sich echt an wie im Film. Aber schön, dass du dich heute traust, das mit uns zu teilen. Ja, wie gesagt, es ist sehr lange her. Genau. Und aber das ist, ich habe einfach gedacht, ja, das ist das, was mir wirklich spontan eingefallen ist. Dass es von daher vielleicht auch passend ist. Ja. Dann hoffen wir jetzt mal, Bianca und ich, dass wir nicht im Boden versinken vor Peinlichkeit, wenn wir dein Fachwort des Tages erraten. Was hast du uns da heute mitgebracht? Ja, ich habe auch eine Weile überlegt und habe mich dann entschieden, dass ich ein Fachwort nehme, was erstmal gar nicht so nach Fachwort klingt. Und zwar das Tübinger Badegespräch, habe ich mir überlegt. Das klingt nett. Das Tübinger Badegespräch. Also ich habe schon eine Idee. Ich würde mal sagen, das ist, also kürzeste Assoziation mit Badegespräch ist natürlich eine Wassergeburt. Die Frau hockt da gerade in der Wanne und es muss vorher medizinisch was abgeklärt werden. Und damals hat eben ein Herr Tübinger oder in Tübingen jemand eine Prozedur erfunden, wie so eine Wassergeburt vonstatten geht. Und die wird eben eingeleitet oder erklärt durch das Tübinger Badegespräch. Nein, das ist es nicht. Also das habe ich mir gedacht, aber noch nicht verraten. Steffen muss aber auch noch. Genau, noch nicht verraten. Jetzt hast du mir natürlich, Bianca, das Offensichtliche weggenommen. Ich kann es dann natürlich nur auf nach der Geburt beziehen, also auf das geborene Kind, dass da Baden in wohltemperiertem Wasser genau förderlich ist. Viel weiter weg kann ich mich, glaube ich, gerade gar nicht von Bianca bewegen. Und deswegen vermute ich, das ist auch komplett falsch. Ja, auch das ist falsch. Dann klär uns mal auf. Ja, also das Tübinger Badegespräch steht auch so im Hebammenlehrbuch. Ich vermute, es geht auf die Stadt Tübingen zurück. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Damit ist gemeint, dass wenn eine Frau zur Geburt im Kreißsaal aufgenommen wird, dann gibt es so einen bestimmten Ablauf bei der Aufnahme im Kreißsaal. Also es wird eben die Krankengeschichte, die Anamnese erhoben und es werden alle möglichen Aufnahmeuntersuchungen gemacht. Und dann wird eben angeregt, dass die Frau ein entspannendes Bad nehmen soll. Und während die Frau in der Wanne liegt und dieses entspannende Bad nimmt, welches zugleich Wehen anregt und durch die Entspannung eben auch schmerzlindernd ist, kann sich die Hebamme oder als in der Ausbildung ist ein dankbarer Job auch für Hebammenschülerinnen oder jetzt eben die Studentin, setzt sich zu der Frau an die Wanne und plaudert mit ihr, führt ein Gespräch mit ihr. Und dieses Gespräch hat den Hintergedanken, dass man eine Beziehung aufbaut zu der Frau. Einfach, die liegt entspannt in der Wanne und das lockert ihr sozusagen die Zunge und sie erzählt, wovor sie sich fürchtet bei der Geburt, was ihr wichtig ist, was sie für Wünsche hat. Sie erzählt vielleicht auch von irgendwelchem Stress mit ihrem Mann, was auch immer. Also, man wird miteinander gut bekannt und vertraut und es ist ja eine sehr intime Situation. Die Frau liegt ja nackt in der Wanne. Und das fördert die Vertrauensbasis zwischen der Hebamme und der Frau. Es ist eine ganz althergebrachte Methode im Grunde. Ich habe diesen Fachbegriff auch deshalb gewählt, weil, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, so ein Tübinger Badegespräch funktioniert nur, wenn die Hebamme auch Zeit hat für die Frau. Und das ist ja heute in vielen Kreissälen gar nicht mehr gegeben. Also wer kann sich da 20 Minuten nehmen? Also das Gespräch funktioniert ja auch nur, wenn man sich da hinsetzt und deutlich signalisiert, so, ich habe jetzt hier, das ist fast wie meine Pause so ungefähr, ich sitze hier und es gibt gar nichts, was mich wegrufen könnte. Wenn die Hebamme sich da hinsetzt und sagt, so, jetzt erzählen Sie mal, ich habe 5 Minuten Zeit, das funktioniert natürlich nicht. Ja, also anstatt auf die Couch bei der Psychologin geht es dann in die heiße Wanne bei der Hebamme. Damit sind wir in deiner Forschung und insbesondere hast du dich in dem Projekt Voll Frühweit mit Frühgeborenen beschäftigt, beziehungsweise mit den Eltern und Stressoren, die darauf eingehen, wenn Eltern ein Frühchen bekommen. Was genau habt ihr euch da angeschaut und was war euer Resultat dabei? Ja, genau, das war ein Forschungsprojekt am Klinikum Oldenburg und das war im Grunde auch mein Einstieg da an der Klinik. Und dabei ging es darum zu schauen, wie Eltern die Zeit des stationären Aufenthalts des Kindes, wie sie die bewältigen. Und dazu muss man wissen, dass die geburtshilfliche Versorgung in Deutschland ist in verschiedene Levels eingeteilt. Also die Geburtskliniken haben verschiedene Versorgungsstufen. Und es gibt Kliniken, die eben eine angeschlossene Neonatologie haben, wo eben Frühgeborene versorgt werden können. Und das Klinikum Oldenburg ist ein Level-1-Zentrum. Das heißt, da können die allerkleinsten Frühchen medizinisch versorgt werden. Und davon gibt es eben nicht so viele. Das heißt, die haben ein sehr großes Einzugsgebiet. Und das bedeutet wiederum, dass wenn eine Frau Frühgeburtsbestrebungen hat, der Krankenwagen sie in so ein Level-1-Zentrum bringt. Und das kann bedeuten, dass das 100 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort ist. Und wenn es jetzt nur um die Geburt geht, ist ja alles schön und gut, dann ist das natürlich auch schon Stress genug für die Frau. Aber es geht eben darum, dass ein Frühchen in der Klinik geboren werden sollte, wo es auch nachher medizinisch versorgt wird. Weil eine Verlegung, man nennt das in utero, also das Kind wird ungeboren dahin verlegt, wo es nachher behandelt wird. Weil wenn das Kind schon geboren ist und wird mit so einem Frühchenkrankenwagen transportiert, ist das immer fürs Kind mit deutlich mehr Risiken behaftet. Und also entbinden die Frauen möglichst da, wo das Kind versorgt wird. Und die Behandlung eines Frühgeborenen kann Wochen bis Monate dauern, immer in Abhängigkeit davon, wie klein und wie früh das Kind war und auch, ob noch weitere medizinische Probleme dazukommen. Und das bedeutet, dass für die Eltern sich oft eine sehr lange Phase anschließt, wo sie so einen Spagat haben zwischen zu Hause sein und in der Klinik sein. Und die erste Zeit nach der Geburt ist aber ja auch so ein ganz wichtiges Zeitfenster für den Bindungsaufbau zum Kind. Und der Bindungsaufbau ist bei einem Frühgeborenen sowieso erschwert, weil eben das Kind liegt ja in einem Inkubator, das heißt, es liegt in so einer Plexiglaskiste, man kann das nicht so berühren, wie man möchte. Es hat eine medizinische Behandlung, die ganz viele Einschränkungen mit sich bringt, wenn es beatmet wird oder eine Atemhilfe hat oder Infusionen, also Kabel und Schläuche, die am Kind sind, ein Monitor, der ständig piept und Alarmgeräusche macht, was die Eltern ängstigt, also was, wenn man jetzt nicht auf so einer Station arbeitet, dann ist das fremd und macht natürlich Angst. Und das heißt jetzt, dass die Eltern auf der Station mit vielen Sorgen und Ängsten zu tun haben um ihr Kind. Und zugleich haben die aber auch ja, die haben ja auch ein Leben vor der Geburt gehabt. Also die haben vielleicht andere Kinder. Der Mann hat berufliche Verpflichtungen. Die Mutter ist ja dann erstmal im Mutterschutz. Und ja, da gibt es also sehr viel, was sie zu bewältigen haben. Und dieser Name der Studie Voll früh weit, der resultiert daraus, dass es eben also Frühgeborene, Versorgung in Oldenburg war das voll und dann Frühgeborene und weit entfernter Wohnort. Also wir haben speziell die Eltern im Blick gehabt, die weit weg wohnten und dazu eben auch noch diese Pendelei hatten. Ja, und hier zeigte sich, dass es für die Eltern auf jeden Fall eine sehr große Entlastung war, wenn es eine Wohnmöglichkeit beim Krankenhaus gibt, was in Oldenburg der Fall ist, weil es da eben ein Elternhaus von der Ronald McDonald Kinderhilfe gibt, wo die Eltern ein Apartment beziehen können für die Dauer des stationären Aufenthaltes. Das gibt schon mal sehr viel Entlastung, aber trotzdem kriegen die irgendwann Heimweh oder haben eben noch Kinder zu Hause, die schulpflichtig sind, die also zu Hause auch bleiben müssen. Also es hängen auch ganz viele organisatorische Probleme dran. Und ich habe da ja als Psychologin gearbeitet. Das heißt, mein Schwerpunkt lag bei der psychosozialen oder psychologischen Betreuung der Eltern bezüglich des Bindungsaufbaus mit dem frühgeborenen Kind. Es gibt eben auch Frühgeborene, die wiegen 500 Gramm oder noch weniger. Also das ist, um so eine Vorstellung zu bekommen, wie klein so ein Kind sein kann. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, ja, ein Liter Milch wiegt ein Kilo. Ne? Also weniger als das, das ist wirklich, also es wird manchmal, es wird auch von einer Handvoll Leben gesprochen, das stimmt. Ne? Das sind wirklich super, super klein. Zu unserer Forschung kann ich noch sagen, dass sich gezeigt hat, es ist eigentlich auch keine große Überraschung, dass ein gut funktionierendes soziales Netz eine unglaublich wichtige Ressource in so einer Lebensphase ist und dass eine positive Grundeinstellung, so eine, wenn Eltern so eine Zuversicht hatten, dass das oft total hilfreich war für die Bewältigung dieser Situation und wiederum Eltern, die sehr, sehr ängstlich waren, die wenig Rückhalt durch Freunde oder Familie hatten, für die war die Zeit deutlich schwieriger und deutlich belastender. Und damit kommen wir zu dem vorhin angekündigten Stichwort Medikalisierung. Was meint denn dieser Begriff? Mit Medikalisierung ist gemeint, dass mit medizinischen Maßnahmen Dinge behandelt werden oder die gar nicht unbedingt in die Medizin gehören. Also dass man physiologische Vorgänge auf einmal durch die medizinische Brille betrachtet und medizinisch behandelt. Also deswegen auch der Unterschied zur Frühgeburtlichkeit, also eben ein 24. Woche Frühgeborenes, braucht eine intensivmedizinische Behandlung, die ist da indiziert und angemessen und die verhilft diesem Kind, wenn alles gut läuft, dazu, dass es überleben kann. Wenn hingegen in eine gesunde Schwangere, die überhaupt keine Risikofaktoren hat, in der Schwangerschaft zig Ultraschalluntersuchungen bekommt, dann ist das Medikalisierung, weil das kein Mehr an Sicherheit für sie bedeutet und lediglich eine stark technisierte Versorgung ausdrückt, aber nicht dazu führt, dass sie, dass am Ende das Outcome der Schwangerschaft besser wäre. Mittlerweile ist ja auch jede dritte Geburt eine Kaiserschnittgeburt. Ist das ein weiteres Beispiel für Medikalisierung? Ich glaube, dass die Zahlen haben sich seit Anfang der 90er fast verdoppelt. Ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für Medikalisierung, dass die Kaiserschnittzahlen so hochgegangen sind. Und das resultiert sicherlich häufig aus so einer sogenannten Interventionskaskade. Also das ist eben, das bedeutet, dass an irgendeinem Punkt während der Geburt man beschließt, zum Beispiel einen Wehentropf einzusetzen, weil das Personal, also sei es jetzt Hebamme oder Gynäkologen, Gynäkologinnen, das Gefühl haben, die Geburt dauert zu lange. Dann bekommt die Frau einen Wehentropf und in der Folge empfindet sie diese künstlich verstärkten Wehen anders schmerzhaft. Also das heißt, vorher kam sie vielleicht mit dem Wehenschmerz gut zurecht, dann kann sie ihn auf einmal nicht mehr tolerieren. In der Folge benötigt sie eine Schmerzlinderungsmaßnahme. Dann wäre so ein klassischer nächste Stufe bei der Interventionskaskade. Sie bekommt eine sogenannte PDA, eine Periduralanästhesie. Diese PDA hat die Nebenwirkung, dass die Wehen dämpft. Das heißt, man muss den Tropf noch höher stellen, weil das nicht mehr ausreichend ist. Dann schreitet die Geburt damit voran. Die Frau ist aber bauchabwärts so betäubt, dass die am Schluss der Geburt, wo sie mitdrücken soll, überhaupt kein Gefühl dafür hat, in welche Richtung sie drücken soll, weil das ja alles noch betäubt ist. Und das heißt, dann gipfelt das Ganze vielleicht in eine Sauglockengeburt oder aber es wird irgendwann abgebrochen und ein Kaiserschnitt gemacht, ne, weil die Geburt einfach zum Stillstand kommt oder zu langsam geht, wie auch immer. Und diese Interventionskaskade, da gibt es sicherlich viele Fälle, in denen man das der Medikalisierung zuschreiben kann, weil eben die Indikation für die zuerst eingesetzte Intervention nicht gründlich genug überprüft wurde. Und das ist inzwischen zum Glück auch erkannt worden, ne, dass die Kaiserschnittraten auf diesem Niveau sich medizinisch eigentlich nicht rechtfertigen lassen. Und sie lassen sich auch nicht erklären mit den Frauen, die sich einen Kaiserschnitt wünschen. Sehr, sehr spannende Einblicke, oder? Wir wollen aber an dieser Stelle einen kurzen Cut machen, denn wir wollen unbedingt auch noch über deine Studiengangsleiterin-Position sprechen. Seit dem Wintersemester 2020 kann man an der Jade-Hochschule Hebammenwissenschaften studieren. Und du hast an anderer Stelle mal gesagt, das ist auch genau richtig so, dass dieser Schritt dieser Akademisierung jetzt auch gegangen wird, um die Hebammenwissenschaften aus der Bildungssackgasse zu führen. Jetzt ist das noch sehr frisch, aber sind jetzt schon Probleme absehbar zwischen Personen, die ganz normal ausgebildet wurden und vielleicht jetzt schon 10, 20, 30 Jahre im Beruf sind und jetzt den ersten Frauen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen und studierte Hebammen sind? Also Probleme würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon etwas, was eine gewisse Unruhe, sag ich mal, auslöst, weil es eben zukünftig auf dem Arbeitsmarkt sowohl die examinierten Hebammen geben wird, also die noch klassisch an der Fachschule ausgebildet wurden, und dann eben die Hebammen, die einen Bachelorabschluss haben. Und da ist es derzeitig nicht so, dass es da Unterschiede bei den Verdienstmöglichkeiten gibt. Aber natürlich ist das etwas, was die examinierten Hebammen mit Sorge beobachten und natürlich auch mit Sorge, ob sie langfristig schlechter gestellt sein werden. Meine Einschätzung dazu ist, dass die Hebammen, die schon lange im Beruf sind, dass die aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung keine Nachteile in ihrer angestellten Tätigkeit haben. Ich finde, es ist schwieriger für die Hebammen, die jetzt gerade Examen machen oder in den letzten ein, zwei Jahren, also vor kürzerem Examen gemacht haben, weil die eben noch nicht einen reichen Erfahrungsschatz haben und in der gleichen Altersstruktur sind wie die Hebammen, die mit einem Bachelor auf den Arbeitsmarkt kommen. Und das ist eine Zielgruppe, bei der ich schon überlegen würde, ob es nicht Sinn macht, einen Bachelor auch nachzumachen. Wenn man sich in Krankenhäusern die Personalstruktur anschaut, dann sieht man, dass so Leitungspositionen, Kreissaalleitung, Pflegedienstleitung, dass das zunehmend Personen bekleiden, die einen Hochschulabschluss haben. Und dass es nicht mehr reicht, dass man ein Examen hat und dann irgendwie eine Fachweiterbildung macht. Und ich finde eben ganz wichtig an der Akademisierung des Hebammenberufs, dass eben das ein Ende dieser Bildungssackgasse bedeutet, weil durch den Bachelorabschluss den Hebammen ja alles offen steht. Also es wird sicherlich, der Großteil wird ganz normal als Hebamme arbeiten, aber so wie ich damals überlegen musste, was kann ich denn jetzt mal statt studieren, ohne eine Umschulung zu machen, können diese Hebammen, haben einen Bachelor und können direkt ein Masterstudium anschließen. Und das heißt, wer sich irgendwie noch anders orientieren will oder höher qualifizieren will, dem steht dieser Weg offen. Und das ist eben bei einem Examen nicht der Fall. Und das ist sicherlich der Konflikt auch, der da im Moment in der Berufsgruppe entsteht. Ja, tatsächlich habe ich genau das schon gedacht, als ich mich mit deiner Biografie beschäftigt habe. Wenn es das damals schon gegeben hätte, Hebammenwissenschaften auf Bachelor zu studieren, dann hättest du nämlich vielleicht auch nie Psychologie studiert, oder? Ja, also ich vermute, ich hätte dann gar nicht groß überlegt, was ich studieren soll und hätte dann eben Hebammenwissenschaft studiert oder Midwifery. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich mit meinem Studium irgendwie unglücklich wäre. Im Gegenteil, das hat meinen Horizont sehr erweitert und ich bin mit dieser Doppelqualifikation für mich persönlich sehr zufrieden. Aber ich würde jetzt mal vermuten, ich wäre gar nicht zu einer Studienberatung gegangen, sondern hätte gedacht, ja, ist doch klar, dass ich das dann studiere, weil ich eben nie den Gedanken hatte, dass ich ein anderes Tätigkeitsfeld für mich haben möchte. Und bei den Hebammen, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, handelt es sich ja auch um eine Vollakademisierung. Das heißt, es gibt bei Hebammen im Unterschied zur Pflege nur noch diesen Berufszugang. Also das ist jetzt dieses Jahr, 2022, ist das letzte Jahr, wo noch an den Fachschulen Hebammenkurse, also auf Fachschulniveau beginnen dürfen. Danach ist das vorbei, hört das ganz auf. Und dann werden alle Hebammen auf Hochschulniveau ausgebildet. Und das finde ich ist auch sehr gut. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil wir eben eine relativ kleine Berufsgruppe sind, ne? Also verglichen mit der Pflege. Und dass so ein Aufsplitten gar keinen Sinn macht. Und was ich nur denke, es ist ganz wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass examinierte Hebammen einen Bachelor nachträglich erwerben können. Und das ist auch etwas, was wir an der Jade-Hochschule anstreben, dass examinierte Hebammen berufsbegleitend dann einen Bachelor erwerben und eben einige Module dann angerechnet bekommen. Das kann man sich ja vorstellen, ne? Ganz viel von den fachpraktischen oder die Grundkenntnisse, Geburtshilfe und Wochenbett, das braucht man natürlich dann nicht mehr unterrichten. Das heißt, das finde ich ganz wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt, wie kann eine examinierte Hebamme einen Bachelor jetzt nachträglich noch erwerben. Und das muss auf breiter Fläche geschehen. Also im Moment gibt es in Deutschland ein paar wenige Standorte, an denen das möglich ist. Und ich denke, dass da eben eine große Nachfrage auch entstehen wird. Jetzt haben wir hauptsächlich über Hebammen gesprochen, die in Kliniken, Krankenhäusern arbeiten und angestellt sind. Man kann ja als Hebamme aber auch selbstständig arbeiten. Was sind eigentlich die großen Unterschiede, wenn man selbstständig oder angestellt arbeitet? Das ist gar nicht immer so trennscharf bei Hebammen, denn es gibt sehr viele Hebammen, die haben einen Vertrag in einer Klinik, aber eben in Teilzeit, also haben dann zum Beispiel eine halbe Stelle und arbeiten dazu auch noch freiberuflich, indem sie zum Beispiel Kurse anbieten oder Wochenbettbetreuung oder Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere anbieten. Und es gibt aber natürlich auch Hebammen, die rein freiberuflich arbeiten. Manche haben eine Hebammenpraxis oder haben sich zusammengeschlossen mit Kolleginnen im Geburtshaus. Es gibt ja auch in Oldenburg ein Geburtshaus. Und das bedeutet, dass sie selbst mit der Krankenkasse abrechnen, also dass sie kein monatliches Einkommen von ihrem Arbeitgeber bekommen, sondern dass sie für jede betreute Frau am Schluss, wenn die Betreuung abgeschlossen ist, eine Rechnung an die Krankenkasse stellen. Also dass sie sich auch selber versichern, Renten versichern, also die ganzen Sozialleistungen privat selber regeln müssen. Und dass sie aber eben auch selber abrechnen mit den Krankenkassen. Und Hebammenhilfe muss auch nicht irgendwie verordnet werden ärztlicherseits. Also das heißt, die Schwangere kann einfach oder die Frau kann einfach so Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen und mit ihr besprechen, in welchem Umfang sie von der Hebamme betreut werden will. Also im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen, Kursen, Geburtsvorbereitung, Rückbildungskurse. Es gibt natürlich noch mehr Kursangebote, aber das wären jetzt die Kurse, die eben auch die Krankenkasse finanzieren würde. Es gibt auch Hebammen, die freiberuflich arbeiten, aber auch Frauen in die Klinik begleiten und in der Klinik die Geburt mit der Frau machen. Also das nennt sich dann Beleghebamme. Das heißt, die Hebamme ist nicht angestellt im Krankenhaus, sondern hat so eine Art Kooperationsvertrag mit der Klinik, dass sie die Räume und die Gerätschaften nutzen darf. Das ist aus Sicht der Schwangeren ein total attraktives Modell, weil man dann ja mit seiner bekannt vertrauten Hebamme in die Klinik geht. Es gibt allerdings sehr wenig Hebammen, die das anbieten, weil es aus Hebammensicht ein relativ unattraktives Modell ist, weil es finanziell sich eigentlich nicht darstellen lässt. Was super schade ist, weil dann gerade dieses Badgespräch nicht mehr auf die 20 Minuten gepresst werden müsste, sondern man kennt seine Hebamme eben schon, genau, im besten Fall Monate davor. Ja, das hat man ansonsten nur im außerklinischen Setting, ja. Vielen Dank, Oda, für die spannenden Einblicke. Also ich habe sehr viel gelernt heute und wir hoffen natürlich, ihr da draußen auch. Ja, danke. Vielen Dank an dich, dass du da warst, und an euch da draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.